Weine können rot werden und paar Berliner Kinder. Gabel hab ich schön gehört, da tuch ich noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Rillo. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Frog Kassette. 20 Jahre später hab ich die schöne Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotemette. Yo, yo, ist klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land. Hell, jetzt ist es wieder dunkel. Ja, ich spreche nicht Jo Sprache, doch ich habe ihn verstanden. Hol mir Friesisch, herbes Bier und dazu eine China-Pfanne. Ski, Agu, esse Magic, Trüffels in den Niederlanden. Heute bin ich top, sie meinten, ich werd Niederlanden. Aber, ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Aber, Motherfucker, ich küsste deine Schwester. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Aber, ich bin ein Friesen, Jo. Man, met Joost. Ja man, ik ben op een clipshoot met Agu, Otto. Ja man, Friese jongen, heb je nog niet gehoord? Geschoten door Bloempot Media, man. Je bent niet hier! Van Friesland tot Berlijn, je bent niet hier! 100 hippie!